Hi. Hallo, willkommen zurück im Mensa Podcast. Es geht. Hallo. Ja, ich Hallo. Bin zurück und habe schöne Post bekommen. Beziehungsweise wir alle. Aber Post? Ja. Wir haben Post bekommen, ja. An Pink Sauce at We Don't Care at Pink Sauce. Ne, diesmal gab es irgendwie eine Investigativrecherche von Fans sozusagen. Die haben irgendwie eine Adresse rausgefunden und dann ist es reingeflattert in den Briefkasten aus dem hohen Norden, aus Flensburg. Krass. Ja. Ich will es einfach mal vorlesen. Ihr lieber Andi, liebe Podcast-Crew, ich hoffe, euch auf diesem Weg zu erreichen. Über dunkle Kanäle kam ich zu eurem Podcast und Andis Adresse. Seitdem steht mein Leben auf dem Kopf. Ich kann nicht mehr ohne euch. Ich will eure Gesichter sehen. Ich will sie in meinen Händen halten. Und dann geht's noch weiter. Esst vegane Bolo in meinem Bauch. XOXO. Von meinem Liebe. Bauch steht da, oder nicht? Da steht, glaube ich, in. Oder ein von. Das von meinem Sinn. Bauch. Außerdem will ich auch lieber von dem Bauch. Ja, ich fand es auch ein bisschen strange. Ich habe auch gelesen, erst vegane Bolo in meinem Bauch. Also, was? Nee, erst ja, vegane Bolo von meinem Bauch. Ja, ich sage, so Fanmail kriegt man vielleicht gerne. Ja, absolut. Ja, ist ein bisschen creepy. Es ist ein bisschen creepy. Aber auch eigentlich ein bisschen unturned. Ja. Unturned? Ja, klar. Also ich meine, ich esse vegane Bolo gern von deinem Bauch, Lina. Ja, mit Gabel und Löffel natürlich. Ich drehe das, weißt du, wie die Kartoffeln das immer machen. Ah ja, okay. Aber du würdest es nicht so wegschlürfen, so. Ach so, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Am Ende dann das schon. Das lass ich mal noch offen. Ja. Ja. Ja, okay, nur ein bisschen auch scary, dass die Adresse doch so einfach rausfindbar ist, aber gut. Unsere Fans. Sind halt die clever, haben halt studiert auch viele. Clever, like, ja. Stimmt, die meisten wahrscheinlich. Ja, und die geben sich dann schon Mühe auch rauszufinden, ich meine, wo sind die? Ja, die Frage ist, ob alle fertig studieren, die uns zuhören. Weil Zeit zum Lernen, wenn man uns zuhört. Gell? Oder die warten halt sehnsüchtig auf die Stellenanzeige, die bald rauskommt. Falls wir dann irgendwie eine Grafikerin Social brauchen Media oder so. Beauftragte zum Beispiel. Okay, ja, das starten wir noch. Finanzmensch zum Beispiel auch. Wir schalten auch dann übers Arbeitsamt schalten wir dann noch eine Stellenanzeige. Ja. Wir suchen. Männlich, weiblich, divers. Wir stellen ein. Okay. Okay. Genug gelabert. Würde ich auch sagen. Gehen wir ran an den Speck. Zu den wichtigen. Zu den wichtigen Dingen und zwar dem Speiseplan. Ja, wir waren letzte Woche nicht sonderlich, beziehungsweise wir nehmen mal wieder donnerstags auf, standhafterweise. Das heißt, wir gehen, glaube ich, nur kurz über den Plan der vergangenen Woche. Ich war am Montag und habe den Rote-Bete-Reis gegessen mit Karotten-Ingwer-Soße. Bin interessiert, und Sojabohnen. Was dein Urteil ist. Ja, ich sag mal, war ganz nett, ganz okay. Es war zu wenig Soße, muss man wirklich sagen. Riesenberg an Reis. An Reis. Ja. Sojabohnen auch viel, und das ist auch eher eine trockene Angelegenheit. Das sind die Grünen, gell? Das sind die Grünen, die auch bei der Bowl drauf sind. Ja. Und zu wenig Soße. Also ich war so, ab der Hälfte hatte ich keine Soße mehr und dann war es trocken. Oh, das ist problematisch, ja. Das ist problematisch. Die Karotten-Ingwer-Soße war lecker, waren aber keine Karottenstücke drin, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, sondern es war einfach eine pürierte Soße quasi. Okay. Also wie so ein Dip? Nee, war schon eine Soße. War schon flüssig. War flüssig, aber quasi, ich hätte halt erwartet, dass schwimmen so Karottenstücke noch mit drin gekocht. Ja. War aber nicht so. Okay. Also, ja, puh. Und die Rote-Bete-Reis, waren da so Rote-Bete-Stückchen drin? Da waren so Rote-Bete-Stückchen drin, die waren auch warm. Sonst war da jetzt nicht sonderlich viel gewürzt, würde ich sagen. Eher schlicht gehalten. Eher schlicht gehalten, ja. 3 von 5? Oder ja, 3 von 5. Okay, okay. Weil mit der Soße war es ein gutes Essen, ohne die Soße war es schwierig, aber ja, 3 von 5 würde ich geben. Okay. Genau, was sonst stehen wir da am Montag? Nee, ich hatte halt eine Mensa-freie Woche tatsächlich. Ja, immer irgendwie on Tour. Muss man sich auch gönnen mal. Ja, ja so schön, aber ich muss auch sagen, wenn da jetzt was gewesen wäre, was mich jetzt so richtig angemacht hätte, dann hätte ich vielleicht auch irgendwie noch einen Umweg auf mich genommen. Aber auch Dienstag war ich so, weiß ich nicht, ob ich Thai-Style-Nudelsalat mit Baguette geil finde, sag du es mal. Ja, der war auch interessant, ich habe ihn gegessen. Also, die Nudeln, das waren diese ganz kleinen Reisnudeln, kennt ihr die? Ah, ja. Wie heißen die denn? Die so ungefähr die Größe von Reis haben, ein bisschen größer, aber tatsächlich aus Nudelteig sind. Das ist nicht, heißen die nicht so? Ach, Doch, Pasta das ist Pasta Sotto. Oder Risini? Genau. Nicht Risini. Kann auch sein, aber das waren diese Pasta Sotto, Nudeln. Weißt du, wo ich kurz verwirrt war, weil ich habe jetzt einen Reissalat, was auch irgendwie mehr Sinn für mich ergeben hätte, dass man den Thai-Style Reissalat macht. Mhm. Aber es war ein Nudelsalat, der dann halt so ein bisschen orientalisch gewürzt war. Orientalisch? Ja, Thai. Thai. Ja, also ist alles da irgendwie, da was kommt da rein, ein bisschen Kreuzkümmel, ein bisschen dies, das, ist im Endeffekt. War da irgendwie Tofu drin oder... Sprossen oder? Gute Frage, was war denn da? Nee, eigentlich war da nicht viel drin. Das war hauptsächlich bestand es aus. Rice, the fragrance of rice. The fragrance of rice war da drauf nicht drin, ja. Ich weiß, ehrlich gesagt, kann sein, da waren vielleicht so Erbsen oder Mais oder sowas, was jetzt irgendwie. Ja, da typisch bin ich mir nie. Ja, typisch Thai, da bin ich mir jetzt nicht. Ich hab schon gedacht, also, als ich das gelesen habe, was soll das Baguette dann dazu. Ja, so, das ist so richtig so. Also, ich bin ja schon ein Freund, ich mag das gerne, wenn man noch ein Baguette zu hat. Auch zu einem Nudelsalat, wo ja eigentlich schon genug Kohlenhydrate drin sind. Aber es war tatsächlich so, dass der Nudelsalat, der war jetzt nicht übervoll mit Dressing. Also es war jetzt, ja, da hat man nichts zum, zum Tippen gehabt eigentlich mit diesem Baguette. Ja, also ich sag mal, der Thai-Style-Nudelsalat war besser als die rote Beete-Reis. Deshalb gebe ich dem 3,5 von 5. Okay. Ja, weil auch, das war ja auch ein ziemlich heißer Tag, oder? Es war ein heißer Tag. Und dann nur ein Kartoffelspinatauflauf mit Schafskäse, das ist so. Das hätte ich reingehauen. Das bumst dich richtig weg. Ja. Dann legst du erstmal irgendwie 2-3 Stunden im Schatten im Kuchen. Alter, Käseschnitzel, das hält am nächsten Tag noch an. Mhm. Naja. Ich hab gedacht, boah, nee, ich glaube nicht. Und gestern war ja keiner von uns. Schade, da gab es den gute gebackene Oberschule. Podcast-Ausflug gemacht. Wir hatten einen Podcast-Ausflug, ja. Teamcamp. Ja, ein bisschen Teambuilding-Maßnahmen. Waren wir da nötig. Ja, ja. Und ich glaube, das war's auch schon. Jo, das war's. Heute werden wir auch nicht mehr gehen. Nein. Das ist ja auch nicht möglich, glaube ich. Gibt doch nur Quatsch. Ich weiß nicht. Also Rinderknetzel, ja. Teriyaki. Ja. Vielleicht müssen wir mal auch sowas wagen. Dass wir dann mal sagen, komm, wir nehmen mal was ganz Neues. So ein Hacksteak. Ja, zum Beispiel. Ja, das war noch nie da. Ja, ja, ich habe das ja aber auch schon besprochen, gell, was jetzt noch morgen gibt. Auch genau, so. Deshalb würde ich sagen, gemacht zur kommenden Woche. Ja, und da habe ich jetzt echt, vielleicht liegt es daran, dass ich auch Hunger habe. Ja. Aber nächste Woche. Ja, ich habe deine euphorischen Augen. Ja. Das ist so wie immer mit, wenn man mit Hunger einkaufen geht, kennt ihr das? Wenn man so Hunger hat, dann geht man einkaufen. Was man da alles einpackt. Mhm. Dann denkt man so, hier, oh, hier ein bisschen Frischkäse, Salzbrezeln, erstmal gleich zum Snacken. Und genau, umgekehrt ist halt, wenn man frisch gegessen einkaufen geht, dann holt man immer viel zu wenig. Mhm. Dann ist der Einkaufswagen quasi leer, wenn man nichts Bock hat. Ja, das ist immer schwierig mit dem richtigen Maß, egal was. Ja. Aber es geht los. Montag, 3. August. Minestrone im schnellen Teller. Zur Vorspeise gibt's die. Habe ich auch überlegt, ja, weil Essen 1 sind Ravioli gefüllt mit Ricotta und Spinat. Pesto, Perlgraupenrisotto, Schafskäse-Topping. Das hatte ich auch schon mal und das ist eigentlich ziemlich geil, finde ich. Ja. Fügt sich da gut ein. Fügt sich gut an. Hauptgang nach der Suppe. Das ist ein bisschen problematisch, gell? Wenn man das im Menü machen will, das ist ein bisschen kompliziert mit den Corona-Rules. Man darf ja nicht zwei Sachen kaufen. Geht aber. Geht. Ist kein Problem, ja. Man darf zwei Sachen kaufen. Du darfst zwei Sachen kaufen, habe ich schon gemacht, ja. Ja, halt, aber halt, wenn du jetzt an deinem schnellen Teller bist, kannst du dann zwei auf einmal mitnehmen. Das weiß ich nicht. Weil ich glaub, sonst musst du ja ewig nochmal anstehen. Das geht nicht, man muss, glaube ich, doppelt anstehen. Ja, das ist dann kacke. Also da musst du eine gute Zeit haben. Oder du musst gut mit denen diskutieren und sagen, hey, ich will zwei Suppen essen, die sind wirklich nur für mich und ich esse die sind sau lecker. Genau, oder ich tue mir eine weg oder was auch immer. Mhm. Aber ja, es geht auf jeden Fall. Ich habe mir schon zwei Essen geholt, auch in Corona-Zeiten, da wird nicht gemeckert. Okay. Aber ich habe es halt auch so gemacht, das war halt dann quasi Essen 1, ein schneller Teller und dann habe ich das eine halt geholt, gegessen und dann das andere. Das wäre auch noch eine Idee für so eine kleine Mensa-Utopie hier noch am Rande, dass es irgendwie so eine Kombi-Möglichkeit geben sollte, wenn die auch so ein Essen haben, wo man schon blinder erkennt, dass das irgendwie auch zusammenpassen könnte, weil es halt beides italienisch ist oder keine Ahnung was, dass sie dann vielleicht an der Ausgabe irgendwie noch die Option haben, dass sie eine kleine Suppentopf da noch haben und können da bei Bedarf noch was, einen Aufpreis so. Zum Beispiel, ein Euro noch rundisch halt auf und dann kostet es statt 2,95 3 Euro. Naja, okay, 3,50 ja, zum, von mir aus. Könnte man sich echt überlegen, das zu kombinieren. Ja, ich jetzt auch Bock drauf gerade. Ja. Weil Minestrone und Cordon Bleu, das passt nicht so. Das ist schwierig, ja. Am Essen 2 gibt's den Classic Cordon Bleu Genuss. Da braucht er dann wirklich auch am nächsten Tag, könnt ihr immer noch verdauen wahrscheinlich. Ja. Ich wollte nur mal kurz fragen, nochmal Sprung zurück, weil am Dienstag ist ja das, die Currywurst to go, wurde eingeführt im Endeffekt. Das ist richtig, ja. Hast du da irgendwas gesehen? Oh. Ich habe tatsächlich nichts gesehen, nee, aber ich bin auch relativ blind durch die Mensa gegangen, weil ich nur ganz schnell gegessen habe und dann musste ich arbeiten. Habe ich nicht gesehen, nee. Ja gut, okay, müssen wir nochmal drauf achten, da gibt es vielleicht was schon zu sagen. Sind wir, mit Kiosk, oder sind wir ausnahmsweise mal richtig hinterher. Schon. Das wird beim und Kiosk oder was? Ja. Wir vermuten es, ja. Okay. Also ich meine, das ist ja auch neu und das muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen einpendeln. Ohne Pommes dann halt wahrscheinlich. Mhm. Brötchen, weißt du, klassisch wie Schnitzelbäckle, Currywurst muss mit Pommes, I'm sorry. Ja? Ja, auf jeden Fall. Aber ist nichts original tatsächlich auch mit Brötchen? Ja, Nachkriegsessen, da mit Pommes, glaube ich, das war zu extravagant. Pommes. Gibt es ein Brötchen dazu? Ich weiß es nicht, also es ist ja schon so eine Nachkriegserfindung, diese Currywurst. Auf jeden Fall, ja. Aber ich mag das mit Pommes, ja. Ich finde das mit Brötchen immer ein bisschen traurig. Ja, das Brötchen kommt ist halt meist so traurig, ne? Das ist halt so meist so ein richtig billiges Wasserweckle, was irgendwie im Lidl für 9 Cent gibt. Das kann aber auch gut sein, das Brötchen. Das kann, manchmal finde ich es auch geil. Und dann kannst du die Soße schon geil mit dem Brötchen tunken, so. Das schmeckt schon lecker. Ja gut, wenn du das jetzt so sagst, dann würde ich sagen, okay, das ist halt auch einfacher, gell? Ich meine, der ganze Zeit hier die Pommes noch immer frittieren. In diesem Imbiss. In diesem Imbiss drin Pommes. Ja, da reißt ihr schon, wenn die Currywurst anbrätscht. Mhm. Aber ich bin, muss sagen, ich war beim Grillen auch immer lang ein Fan von einfach so frischem Baguette mit einfach nur Ketchup. Auf jeden Fall, ja. Immer noch Fan. Das geht immer. Also ich bin immer noch Fan, aber ich esse dann jetzt mittlerweile auch die Salate oder so. Oder das ist auch früher nur Brot mit Ketchup. Nee, nicht nur, aber da war ich noch ein bisschen schleckiger. Schleckiger, ja. Ja, wer kennt's nicht? Ich war früher auch viel schleckiger. Gute, ehrlich, ich mochte früher nicht mal Ketchup. Ja. Was? So schleckig war. Oh. Und Senf? Auch nicht. Oh. Ja, ich verstehe es mittlerweile ja auch nicht mehr. Und Mayo? Am Gottes Wille. Nee, nur Blauchsoße? Gar nicht solche. Gar nichts Soße. Gar nicht solche Soße. Also, nur die gute alte braune Soße. Keine eingedickten Soßen. So. Ja gut, so eine keine dicke Rahmsoße finde ich schon auch geil. Nee. Aber, ja. Okay. Würde ich wahrscheinlich immer noch mit Baguette gedippt vorziehen, so eine Mayo, Ketchup etc. Soße mit Brot, das ist geil. Ja. Okay, dann lass uns auf Dienstag gehen. Mhm. Gibt es beim Schnellenteller die Gemüsepaella mit Kräuter-Joghurt-Dip? Oder Kräuter-Dip, vegan. ja, da sage ich auch, das ist so ein klassisches 3 von 5 Essen. Ja, das gab es schon immer. Gab es schon immer und wird es auch immer geben. Man kann es essen. Wie der Milchreis, oder? Das ist, glaube ich, nicht wegzudenken. Es ist wahrscheinlich aus der nicht Auswahl wegzudenken. Der schnellen Teller. Ja. Aber ich finde es schwach. Ich würde da jetzt 2 von 5 geben. 2 von 5, ne? Ja, ich meine, die Gemüsepaella, ich weiß nicht. Das haben wir mit zu wenig Dip, gell? Sonst wenn der weg ist, dann ist auch trocken. Und ich glaube, dass die Dips da auch probieren. Weil interessant ist ja, wenn da ein Hetaxa-Käse oben drauf liegt, dann ist das Essen ein Essen 1. Stimmt. Eigentlich, ne? Stimmt. Wenn man da ein Hetaxa-Käse auch drauf klatscht, dann wird es ein Essen 1. Fällt mir gerade so auf. Ridiculous. Aber dann ist auch noch ein Salat dabei, oder? Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, ich finde, okay. Essen 1 ist ein bisschen mächtig, aber auch geil. Spinatmaultaschen überbacken mit Tomate, Käse, Zwiebeln, Kräutersoße und Salat. Bin ich auch wieder skeptisch. Ich bin bei den Maultaschen echt nicht dabei eigentlich. Ja. Die sind fad. Ja, das sind nicht halt so überbacken mit so einer lapprigen, wässrigen Tomate und so ein Käse, der irgendwie nicht so richtig Geschmack hat. Die Röstzwiebeln, die angeborenen Zwiebeln sind ganz gut und die Kräutersoße auch. Überzeugt mich nicht. Okay. Du wirst also die Gemüsepaella an dem Tag schabulieren. Hast du durchgestrichen? X gemacht. Ja. Okay. Wobei, ich habe tatsächlich jetzt noch nicht so weit runtergeguckt, weil das ist natürlich neu für mich, der To-Go-Teil im Wochenangebot. Da würde ich, glaube ich, drauf zurückgreifen am Dienstag. Ja, guck an. Ja, ich wollte jetzt nicht das Essen 2 an den Tisch fallen lassen. Es gibt Chili-Huhn, Paprika, Frischkäse-Dip, Ofenkartoffeln. Das klingt eigentlich gut. Was ist? Also es klingt Ofenkartoffeln. Weiß nicht, wie die Mensa das macht. Schlecht. Okay. Glaube ich. Also ich bin ein großer Fan von den Rissolet-Kartoffeln so. Und so stelle ich mir es ein bisschen vor, nur in so Schnitzen. Ja, wahrscheinlich, ja. Also das Chili-Huhn gibt ja ein anderes Essen, wo das Chili-Huhn dabei ist. Das ist ja lecker. Cajun-Hähnchen. Kann sein. Ja, stimmt, das ist ganz schön. Nee, mit der Koriander Mais-Salsa. Das klingt das, nämlich nice. Das war ich echt ein nice Essen. Ja. Paprika frische Käse-Dip, da, ja, weiß ich nicht. Das hört sich an wie der Paprika-Dip, den wir letzte Woche gedisst haben. Ja, mit, stimmt. In neuer Manier hier. Also, der ein bisschen dicker. Bei dem Frischkäse. Eher dünner, oder? Oder dicker? Dicker. Dicker, ne? Frischkäse ist dicker als die Zucker. Vielleicht auch so ein bisschen bröckelig. Nee. Chili-Huhn. Chili-Huhn stelle ich mir so ein bisschen vor wie die, das hier Hawaii-Hähnchen, so ein bisschen das blasse, ja. unangebratene ja, ja. Ding. Also, aber es ist zumindest meistens dann so eine rote Pampe oben drüber, dann sieht man es nicht mehr so rein. Ja, ja. Gut, aber ich gut. Weiß nicht genau, ich mache da einfach so hier nach Gusto. Feeling. Ja, ja. Gusto. Mittwoch gibt es auch einen Klassiker am schnellen Teller, gell? Ja. Die Pina Arrabbiata. Mhm. Da ist doch unser Sebastian. Sebastian, ein großer Freund von, oder? Ja. Hat die auch schon aufgenommen. Ich bin eigentlich auch ein Fan von. Also Nudeln mit Soße. Meines ja. Kannst du ja auch in einer halben Stunde selber zu Hause machen oder 20 Minuten. Aber die machen die Penne einfach gut und die Arrabbiata ist auch gut. Die machen sie einfach gut. Ja. Also ich glaube, das Mensa-Geheimnis für die Penne ist das Öl, in dem die immer schwimmen. Aber die sind auch gut al dente. Die sind auch gut al dente, ja. Finde ich. Okay. Das machen die schon gut. Ja, ich würde trotzdem dann eher die Kichererbsen und Polenta am Essen einzunehmen, oder? Die ja auch deutlich besser geworden ist, als es mal war, ne? Da ist aber jetzt ein bisschen hier das Essen ein bisschen verändert worden. Wurde auch verändert, ja. Mozzarella gibt es dazu mit Tomaten, Basilikum, Vinaigrette, Zucchini mit Ratatouille-Füllung. Das ist schon hier. Schreibt man so, Vinaigrette? Vinaigrette? Ja. Ja, ja, ist das richtig? Ja. Okay. Da habe ich nichts gesagt. Ja, das könnte vielleicht ein neues Topgericht werden. Mhm. Aber jetzt mal eine Frage: Zucchini mit Ratatouille-Füllung. Ratatouille besteht doch quasi auch aus Zucchini meistens, ja, in der Mensa. Dazu, ja. Zucchini mit Zucchini-Füllung. Ich bin mal gespannt. Es kann auch sein, es hört sich wieder irgendwie so richtig künstlerisch ja. an und ist dann ein bisschen schlampig umgesetzt. Ja, ich habe das Gefühl, ja. Nachlässig. Ich glaube, das kann man schon auch schön anrichten. Ich meine, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so ein Zucchini-Schiff. Ausgehöhlt und dann ja, schön ja. Das Ratatouille drin. Also so und dann wollen sie, dass man sich das vorstellt. So wird es mit ziemlicher Sicherheit nicht sein. Dann ist das Basilikum-Vinaigrette so drüber geträufelt. Ja, genau. Ich erinnere da an, was war das? Polenta-Schnitte. Polenta-Schnitte, wisst ihr noch? Das war dieser einfach runde Camembert-artige Taler da. Das war keine Schnitte. Hättest du also, lieber das Quadrat gehabt? Nein. Ich hätte es halt, ich habe mir da was ganz anderes drunter vorgestellt. Und so wird es wahrscheinlich am Mittwoch auch sein. Nichtsdestotrotz, Schweinegeschnetzel ist Zürcher Art, Kartoffelrösti, Prinzessbohnen, Essen 2. Früher immer ganz gern. Aber ich traue dem Kartoffelrösti nicht mehr über den Weg. Dem traust du nicht mehr über den Weg? Ja. Seit dem einen Incident von Kartoffelrösti mit Dip. Ölgate. Ja, ist verständlich. Okay, ja. Ja, nachvollziehbar. Das prägt natürlich. Aber das wird auch gern genommen, glaube ich. Deshalb ist es einfach ein bewährter Klassiker. Ja, auf Essen 2. Typ Texas Pfanne nimmt auch Schweinegeschnitzel. Ja, definitiv. Und das ist auf jeden Fall besser als die Texas Pfanne, denke ich. Das kann man schon sagen. Ja. Weil bei diesem Zürcher Art ist ja auch so eine schöne, leckere Soße dabei. So eine Sahnesoße, ne? Ja, da fällt dann aber auch diese Öligkeit vom Rösti nicht auf. Und das dann rumzieht. Das stimmt, ja. Dann ist egal. Man isst den Rösti nicht so nackt. Ja. Man tunkt ihn schön ein. Schön gesagt, ja. Wenn er so nackt ist, dann ist das Öl zu präsent. Ja, das ist richtig. Das quillt heraus, ja. Okay. KKK, Donnerstag gibt es den Gemüse-Couscous-Salat, Paprika-Dip, Fladenbrot am schnellen Teller. Ja, ey, da könnte man einfach den Paprika-Dip auch weglassen, den Gemüse-Couscous-Salat ein bisschen mehr Dressing ranklatschen, dass es ein bisschen schwimmt, dann wäre es ein gutes Essen. Oder man isst einfach den Paprika-Dip nicht, aber sonst kann ich es empfehlen. Mhm. Ist lecker. Ich finde es okay. Was gibt's noch? Das Zucchini-Omelette mit Hirtenkäse, Kürbiskerncreme, Tomaten, Paprika, Baguette und der Platzsalat. Das ist neu. Das ist neu, ne? Nee, das ist überhaupt nicht neu. Was? Nein. Ich kenne das nicht. Das ist eine Falle, nämlich. Eine Falle? Meinst du, die haben das Omelette einfach ein bisschen schöner umschrieben hier? It's a trap. Ja, maybe. General. Nee, aber ich habe da tatsächlich so ein Mensa-Erlebnis gehabt. Da eines Tages kam ich in die Mensa und habe nicht auf den Plan geschaut davor, bin zum Plan gelaufen und dann hat mich das angesprochen, weil die anderen essen direkt sich disqualifiziert haben, dachte ich, ja, das klingt doch nicht ganz cool. Zucchini, Omelette, irgendwie so ein Paprika-Baguette, habe ich mir irgendwie lecker vorgestellt. Ja. Und dann war das aber, boah, dann so einen heißen Tag auch, und dann so ein Zucchini-Omelette, das hat richtig reingehauen. Das war auch wieder, ich glaube, das kommt auch in Glotzform. Klar, und sofort, dann ja. Ist da die Kürbiskerncreme, die, das war, hat mir da auch nicht getaugt. Und dieses Tomaten-Paprika-Baguette, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das war so ein relativ langes Baguette, lag das auf dem Teller. Zum Footlong. Ja, so ein Footlong. Ja, fast schon ein bisschen länger als meine Füße. Oh. Und es war so weiß und da war dann so ein bisschen lieblos so die Tomate und die Paprika da so drauf. Und mir so ein bisschen so Käse überbacken, so halb lieblos. Also, okay. Ich würde vielleicht vorschlagen, dir nochmal eine Chance zu geben, aber ich bin sehr, sehr, sehr skeptisch. Okay. Ja, gut. Schalt Omelette in der Mensa. Ja, das ist halt auf jeden Fall eine wertvolle Warnung an alle, die jetzt wie wir da so ahnungslos reingegangen sind. Aber ich, es gibt ja eh beim Essen 2 was Gutes, finde ich, nämlich die Lasagne mit Käsekruste. Ja, ich finde, Lasagne ist geil. Da. Lasagne ist gut. Das Einzige, was ein bisschen komisch ist, dass halt nochmal Soße drüber gekippt wird, immer. Über den Lasagne. Oben drüber. Ja. Oh, das ist das, was die Italienerin einmal in dieser Bewertung doch mal kritisiert hat. Welche Italienerin? Wir haben doch mal von die Google-Bewertung. Ja, da hat eine mal gesagt, sie machen immer irgendeine Soße da drauf. Ja. Und das ist halt das was hier nicht ist, ja, ist ja auch komisch. Bisschen irritieren könnte. Ja. Über die Lasagne einfach nochmal eine Tomatensauce drüber geleert. Braucht's eigentlich nicht. Nee, braucht's eigentlich nicht. Ich glaube, das ist das Petersilienpesto, oder? Nee, das kommt auch nochmal oben drauf. Ah. Das kommt noch auf die Soße dann oben drauf. Ah ja, gut, aber gegen die Soße habe ich nichts. Da ist nichts dagegen. Ja, ja, ja. Das schlanzt richtig schön rein, ja. Aber ich mag auch eine Lasagne, die kann auch ein bisschen. Ja, trocken ist die ja nicht, aber die kann auch ein bisschen. Die muss nicht so soßig sein. Ich weiß, was du meinst. Du meinst eine Lasagne am nächsten Tag. Genau, so schön durchgezogen. Das ist ja dann auch nicht trocken, aber auch nicht soßig. Ja. Sondern man weiß nicht, was für eine Konsistenz. Matschig vielleicht, aber es hört sich negativ an. Ja, aber lecker einfach. Nicht in meinen Ohren. Nicht, wenn es um sowas geht. Aber ja. Okay, also da würde ich eher die Lasagne tatsächlich empfehlen am Donnerstag. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass das nehmen. Wenn es super heiß wäre, natürlich so ein Couscous-Salat eher, oder? Ja, das stimmt. Gut. Tschut. Friday. It's auch Friday, wieder interessant. Friday. Es gibt natürlich den, infamous Milchreis am schnellen Teller. Aber am Essen 1, und jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das ist was Neues, oder? Bulgur Quark. Habe ich auch neu geschrieben. Karottenstampf, rote Beete, Apfelgemüse, Blattsalat. Kenne ich nicht. Bulgur Quark. Aber Es könnte auch wieder so ein rote Beete Knödel. Es könnte so ein rote Beete sein. Was aussieht wie, schon mal gegessen und werden in Kugelform gepresst. Ich hoffe es mal nicht. Ich kann mir das vorstellen. Ist es ist das so ein Bulgur, schön al dente gemacht und dann so ein bisschen zusammengepresst und innen drin hast du so einen leicht würzigen Quark. Ja, nee, oder? Mit dem Quark vermengt. Mit dem Quark wird er vermengt. Vielleicht irgendeine Art von Bindemittel. Mit dem Quark vermengt, aber dann ist es schon so ein fester Knödel. Ja, glaube ich schon. Muss ja, sonst ist kein Knödel. Oder? Knödel muss schon eine runde Form haben, der es auch zusammenhält. Ah, ich glaube, da ist die Mensa nicht so dogmatisch. Also gerade dieser rote Beete-Knödel, das ist ja auch eher so ein... Nee. Eine Pyramide, oder? Nee. Eine nicht spitze Obwohl, Pyramide. Obwohl, der war so halb... Genau, so eine Halbkugel. Okay. Eine Halbkugel auch. Na gut, das kann natürlich sein, dass es sowas ist. Das ist wieder ich glaube auch, das ist so eine Halbkugel. Mogelpackung. Ja, das ist so eine Halbkugel. Der Karottenstampf. Könnte aber ein bisschen trocken werden. Karottenstampf. Rote Beete, Apfelgemüse. Das ist interessant, aber das könnte trocken sein. Das Essen. Da fehlt dann die Soße, gell? Also irgendwas, was ein bisschen flüssiger sich anhört, als das, was da draufsteht. Ja, da kommt bestimmt irgendwo eine Soße drauf. Die hier nicht dran steht wahrscheinlich. Mhm. Ich bin bei dem rote Beete Apfelgemüse vorsichtig. Warum? Also, da würde ich fast sagen, das gucke ich mir nochmal vorher an. Weil da haben wir so eine süße Komponente, die ja sehr dominant auch sein könnte. Ah, ich finde es super geil. Rote Beete mit Apfel. Rote Beete mit Apfel. Das harmoniert super. Sicher. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Habe ich früher gerne gemacht. Rote Beete-Salat und dann noch einen Apfel rein. Weil der Karottenstampf ist ja auch schon so ein bisschen süß. Karotte hat ja so leichte Süße. Okay. Und dann hat man das zweite Süße und dann fehlt der Ausgleich so ein bisschen. Okay. Der Bulgur-Quark-Knödel bietet da vielleicht nicht zu, nicht ausreichend die salzige Seite. Ja. Und vielleicht ist er dann noch zu klein oder er ist ein bisschen fad. Dann wird es ganz schwierig, finde ich. Dann ist dominiert das Süße und bei süßen Speisen als Hauptspeise Ich verstehe die Bedenken. Zurück. Okay, ja, wenn ihr auf jeden Fall nicht so was Süßes haben wollt, dann müsst ihr das Pangasius-Filet Madagaskar essen. Obwohl. Denn das kommt mit einer. Obwohl, ja, ja, stimmt, das war total scheiße, was ich geredet habe. Das kommt ja mit einer Mangosoße daher. Die ist zwar scharf, scharf, aber genau die wird trotzdem ein bisschen süß sein, ja. Ja, aber ich finde, das klingt ganz geil. Ja, ist auch meiner Meinung nach der beste Fisch. Fisch mit Reis, eine scharf-süße Soße und Gemüse, das klingt eigentlich, da kann man nichts falsch machen, oder? Wie wird das serviert? Auch so Schlemmerfilet-mäßig? Nee, oder? Schlemmerfilet ist doch so panierter Fisch. Ja, da ist doch so eine, Kruste oben drauf, ja, oder? Ja, die ist auch so ein bisschen scharf, oder? Nee, vom Schlemmerfilet, nee. Nee, ich meine die so Madagaskar-Version. Die Madagaskar-Version? Ja. Das weiß ich nicht. Also das... Das weiß ich nicht. Das, ja, ich halt grade, das ist gerade immer so ein bisschen das Problem, gell, dass man jetzt nicht sagen kann, schneller Teller, weiß man ja, ob man den nimmt oder nicht, aber Essen 1, Essen 2, das mache ich manchmal halt echt so, wenn ich es nicht kenne, dann mache ich es halt vom Look abhängig. Und wenn man das nicht nebeneinander hat an der Ausgabe, stimmt, ist man ein bisschen blöd. Kann man schlecht vergleichen. Und man darf ja dann auch diese Wege nicht so benutzen, wie man die normalerweise benutzen würde, um halt geschwind hoch, geschwind runter wieder durch die Mensa zu huschen. Um halt einfach mal kurz zu gucken, so was macht mich jetzt mehr an, dieser Quarkknödel, Bulgur-Quarkknödel oder das, der Fisch? Ja, da müsste man bei der Ausgabe sozusagen kurz stehen, also bei der Kasse meine ich. Und da gucken, wie die Leute das raustragen und kurz drauflehnen. Aber dann müsstest du eigentlich, wenn du die Regeln befolgst, müsstest du hinten raus aus der Mensa, einmal rum und dann wieder unten rein, um dich wieder anzustellen. Kannst nicht die Treppe runtergehen. Und darf man nicht die Treppe runtergehen? Nee, darf man nicht. Offiziell nicht. Das ist ja richtig scheiße. Hast du das jetzt immer gemacht, gell? Ja. Corona, tu Sau. Nicht, tu nicht gut. Naja, ich meine, in der Mensa, da fühle ich mich halt fast wie zu Hause. Da. Du liest auch daheim nicht, wenn irgendwo ein Zettel irgendwo steht, gell? Ja, schwierig, gell? Ja, die ganze Woche plätschert so ein bisschen vor sich hin. Echt? Also ich finde es eigentlich ziemlich gut. Ich finde es schon solide. Also da ist immer irgendwie was dabei, was irgendwie Lust macht auf Mensa. Ja, ich finde es ein bisschen... schwach, weil man muss ja auch berücksichtigen, dass viele jetzt gerade noch Prüfungen schreiben, Klausuren. Meinst du, was ist nicht so wegknallt? Ja, beziehungsweise, dass es vielleicht da auch nochmal so den Boost von der Mensa gibt mit aka Lieblingsessen oder so. Mm. Für die letzte, für den Endspurt sozusagen. Mhm. Ich meine... Aber ist eigentlich, ja, okay. Und so neue Experimente machst du ja auch nicht vor so einer Klausur. Ich meine, du gehst ja nicht, sagst nicht, ja, ich schreibe um 2 eine Klausur, jetzt probiere ich mal das Zucchini-Omelett. Und dann krummelt der Bauch die ganze Zeit. Das ist ja natürlich fatal. Das ist schlimm, ja. Schwierig. Ja. Von dem her, vielleicht kommt es überhaupt, weiß nicht, kommt die noch die Lieblingsessenwoche? Vielleicht gibt es erst wieder nach Corona. Vielleicht. Vielleicht fehlen jetzt die Bewertungen. Ja, sonst könnte man, kann man ja gar keine Tagesgerichte Lieblingsessen machen, anbieten. Sehr schlecht. Das wäre schlecht. Okay. Aber ist okay. Also aber ich finde ja, mit Montag geht es einfach richtig gut los und dann können wir gucken, ob wir Flaff diesen Flow durchziehen können durch diese Woche. Oder ob wir bitte enttäuscht werden. Ja, wir werden es sehen. Wir werden sehen, ja. Und bis dahin sage ich guten Appetit. Euer Mensa-Podcast. Ciao. Tschüss.